Schon während der zweiten Woche beim Tagesanzeiger erschien es mir unmöglich, dass ich nach der Urlaubsvertretung wieder ausschließlich Lehrling sein sollte. Herr Degen wurde ein Mann, den ich seit Jahren zu kennen meinte. Er schrieb täglich 2 bis 3 Artikel und 1 bis 2 Glossen. Er schrieb praktisch den ganzen Tag, zuweilen an 2 Maschinen abwechselnd. Ich vermutete, dass auch er zu Hause an einem Roman arbeitete. Er redete nicht über das Schreiben, auch nicht über die Literatur. Vermutlich lebte er zurückgezogen in einem halbleeren Zimmer, in dem er niemanden duldete. Aber ich hatte mich getäuscht. Am Mittwoch erschien gegen 11 Uhr eine Frau mit Kind in der Redaktion. Sie war noch kleiner und noch magerer als er. Herr Degen sagte, darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Alles an ihr war schmal, kurz und dünn. Frau Herdegen übergab ihrem Mann ein paar Unterlagen und setzte sich dann mit dem Kind auf dem Schoß auf den Besucherstuhl. Ihre Beine reichten nicht bis auf den Boden herunter. Obwohl Frau Herdegen eine erwachsene Frau war, machten die baumelnden Beine ein Kind aus ihr. Ihr Kind streckte beide Arme nach einer seitlich stehenden Schreibmaschine aus. Frau Herdegen erhob sich und rückte ihren Stuhl und das Kind näher an die Schreibmaschine heran. Das Kind patschte mit beiden Händen in die Tastatur und sprudelte ein paar halb verspuckte Worte hervor. Das Ehepaar war von diesem Bild entzückt. Sie hoben sich das Kind gegenseitig in die Arme. Aber das Kind quengelte und wollte wieder vor der Schreibmaschine sitzen. In diesen Augenblicken öffnete Fräulein Weber die Tür und sagte, »Herr Weigand, Sie haben Besuch.« Eine halbe Minute später war ich in meinem Zimmer und sah, dass der Mann mit Bart und Aktentasche auf mich wartete. Er war genauso bleich und wächsern wie vorige Woche. Augenblicksweise ging mir auf, warum mir die Nachkriegszeit damals gefiel. Die Gesichter der Menschen waren voller eingestandenem Entsetzen. Es gab weit und breit niemanden, der von ihnen verlangte, dass sie fröhlich, erfolgreich, lustig, optimistisch oder sonst wie sein sollten. Aus seiner linken Anzugtasche schaute ein Löffel heraus. Vermutlich ernährte sich der Mann in öffentlichen Armenküchen, wollte aber auf seinen eigenen Löffel nicht verzichten. Er beklagte sich, dass seine Eingabe noch nicht erschienen war. Weil ich keine bessere Idee hatte, redete ich von unvorhersehbaren Verhinderungen, woraufhin der Mann in gute Laune verfiel. »Sehen Sie«, sagte er, »jetzt sind Sie auch Opfer der Verhinderungen. Jetzt sehen Sie, wie das ist.« Ich nickte verlegen. »Ich kämpfe seit ungefähr 20 Jahren gegen die Verhinderungen, ohne jeden Erfolg«, sagte er. »Tja«, machte ich, »ich habe in früheren Jahren sogar Eingaben gegen die Verhinderungen geschrieben. Ich kann sie Ihnen vorbeibringen.« »Auf keinen Fall«, sagte ich, »bitte nicht.« »Klar«, sagte der Mann, »natürlich, die Verhinderungen lassen sich davon nicht, abhalten.« »Es ist so«, fing ich an, da öffnete sich die Tür, Herr Degen trat ein mit seinem Kind auf dem Arm. Augenblicklich drehte er sich um, rief seine Frau herbei, übergab ihr das Kind, ging dann auf den Mann zu und herrschte ihn an. »Was habe ich Ihnen bei Ihrem vorigen Besuch gesagt? Was? Haben Sie das vergessen? Wie sind Sie überhaupt hereingekommen?« Der Mann erhob sich erschrocken. »Soll ich Ihnen Beine machen?« sagte Herr Degen aus nächster Nähe. Der Mann drückte seine Aktentasche an sich und berührte, ein wunderbarer Augenblick, mit den Fingerspitzen kurz den Löffel in seiner Anzugtasche, ehe er mit kleinen Schritten zur Tür ging. »Wenn ich Sie noch einmal hier sehe, werde ich die Polizei anrufen«, sagte Herr Degen. »Haben Sie mich diesmal verstanden?« Herr Degen trat einen Schritt zurück und sah dem Fremden dabei zu, wie er die Tür öffnete. Herr Degen folgte ihm auf den Flur und sah ihm dabei zu, wie er die Treppe hinunterging und verschwand. Dann wandte sich Herr Degen zurück in mein Zimmer und sagte, »Das ist ein Psychopath. Mit solchen Leuten dürfen Sie sich nicht einlassen. Sie kommen immer wieder und stehlen Ihnen nur die Zeit. Hat er Sie unter Druck gesetzt?« Ich schüttelte den Kopf. »Wenn er nochmal kommt, schmeißen Sie ihn sofort raus«, sagte Herr Degen. »Können Sie das?« Ich nickte. »Oder Sie rufen mich«, sagte Herr Degen, »dann verschwindet er von alleine. Es ist fürchterlich. Die halbe Stadt ist voll von diesen Leuten.« Ich schaute gegen die Wand. »Aber jetzt ist erstmal eine Weile Ruhe«, sagte Herr Degen. »Sie gehen um 12 zur Eröffnung der italienischen Woche.« »Ja«, sagte ich. »Gut«, machte Herr Degen und verließ das Zimmer. Ich legte mir einen Stenoblock und einen Kugelschreiber zurecht. In Kürze würde ich zum Kaufhaus Hertie aufbrechen und am Nachmittag über die italienische Woche einen Zweispalter schreiben. Der Sportredakteur Fellhauer erschien in meinem Zimmer und suchte einen Artikel über die Jugendschwimmmeisterschaften, über die in der vorigen Woche im Lokalteil berichtet worden war. Fellhauer gab sinnlose, lautmalerische Worte von sich, die ich gerne hörte. Oft ging er durch den Flur und sagte halblaut Chingi Chongi oder Flopso Bopso vor sich hin. Oder er setzte sich an den Schreibtisch und sagte Chu Chu Chulaka Buki. Dabei führte Fellhauer ein verdrossenes Leben. Er war in einer anderen Stadt, eine halbe Tagesreise von hier, unglücklich verheiratet. Jeden Freitagabend fuhr er zu Frau und Kind und kehrte am Montagmorgen in die Redaktion zurück. Er brauchte bis Mittwoch, um sich von den Streitereien mit seiner Frau zu erholen. Sein regelmäßiges Verschwinden am Wochenende führte dazu, dass er an Samstagen und Sonntagen keine Termine wahrnehmen konnte. Die Kollegen schienen Verständnis mit ihm zu haben, aber das Verständnis war unecht. Eines von beiden wird er aufgeben müssen, entweder seine Stelle oder seine Ehe, hieße es hinter nicht mal vorgehaltener Hand. Er hatte den Artikel über die Schwimmmeisterschaften gefunden. Flachi Bachi, sagte er und verließ lachend mein Zimmer. Das Kaufhaus Hertie war etwa 20 Minuten vom Tagesanzeiger entfernt. Unterwegs sah ich einen Mann, der einem ganzen Haus drohte. Er stand auf der Straße und schüttelte und schleuderte seine linke Faust zum zweiten Stockwerk hinauf. Aber das Haus antwortete auf die Drohung nicht. Alle Fenster blieben geschlossen. Im Kaufhaus bewunderte ich die Ruhe und Schönheit der Menschen, die auf Rolltreppen stehend aneinander vorbeifuhren. In der Erfrischungsabteilung betrachtete ich Rentner, die aus Langeweile schon um 11 Uhr zu Mittag gegessen hatten und jetzt wie halb gelähmt herumsaßen. Viele der alten Ehepaare hatten einen gemeinsamen Geldbeutel. Die Frau verwahrte die Börse, aber zahlen sollte der Mann. Ich sah eine Frau, die den Geldbeutel unter dem Tisch an ihren Mann übergeben wollte. Aber der Mann war ungeschickt, die Börse fiel auf den Boden. Aus Verärgerung starrte die Frau auf ihren leergegessenen Teller. Der ungeschickte Mann krabbelte unter den Tisch und zeigte dabei ein schmerzverzerrtes Gesicht, das ich gerne fotografiert hätte. Kurz darauf hörte ich eine mir vertraute Stimme. Ich machte einen Fehler und drehte mich nach der Stimme um. Sie gehörte meinem ehemaligen Erdkundelehrer. Er erkannte mich, ich erkannte ihn. Ich rechnete damit, dass er mich auf der Stelle über die südamerikanischen Länder Honduras, Costa Rica, Guatemala und Venezuela ausfragen würde, die ich im Unterricht bei ihm oft miteinander verwechselt hatte. Es ergriff mich eine peinigende Heftigkeit, die schon nach wenigen Sekunden dazu führte, dass ich den Lehrer im Stillen duzte. »Du hast das Recht des Interesses an meinem Leben verwirkt«, dachte ich erregt. Beinahe hätte ich die Faust gehoben, wie der Mann, der einem ganzen Haus gedroht hatte. Wir brachten es auf 3 oder 4 verwirrte Blicke, dann drehte der Lehrer ab. Die dritte Etage war in eine Art italienischer Markt verwandelt worden. Die Verkaufstische waren mit gestreiften Markisen überspannt, die waren mit weißen Tüchern noch abgedeckt. Überall hingen falsche Zitronen, falsche Orangen und bunte Hütchen mit weißen und blauen Bändern. Hunderte von Kunden stauten sich rings an den Wänden und warteten auf die Freigabe der Verkaufstische. Eine Substitutin führte mich in die Nähe eines Mikrofons und stellte mich dem Geschäftsführer vor. Die Kollegen von den anderen Zeitungen waren schon eine Weile da. An der Decke schwebten Luftballons, aus Lautsprechern drangen italienische Schlager bzw. deutsche Schlager mit italienischen Themen bzw. deutsche Schlager mit deutschen Vorstellungen von italienischen Themen. Unter den Gästen erkannte ich Dr. Alessio vom italienischen Fremdenverkehrsamt. Obwohl er mich bei seiner Pressekonferenz immer wieder angeschaut hatte, schien er sich nicht mehr an mich zu erinnern. Der Geschäftsführer trat an das Mikrofon, die Musik verstummte. »Meine Damen und Herren, unser Haus hat keine Kosten und Mühen gescheut, Ihnen das wundervolle Italien näher zu bringen.« Ich lehnte mich gegen eine Säule und machte Notizen. »Höhepunkt der italienischen Woche ist ein Preisausschreiben, an dem Sie hoffentlich recht zahlreich teilnehmen. Erster Preis ist eine Woche an der Adria für 2 Personen. Ein zweiter Höhepunkt ist am Freitag der Auftritt einer italienischen Folkloregruppe, die neapolitanische Auswandererlieder zu Gehör bringt. Aber die Hauptattraktion ist natürlich unser italienisches Sonderangebot, rief der Geschäftsführer. Es gibt zauberhafte Strohhüte aus Venedig, es gibt elegante Schuhe aus Ligurien, es gibt Gorgonzola aus Bergamo, Schinken aus den Abruzzen, Teigwaren aus Venetien und Süßigkeiten aus Turin. Ich kann nicht alles aufzählen, schauen Sie sich bitte selbst um. Ich will Sie nicht mehr allzu lange auf die Folter spannen und eröffne hiermit die italienische Woche. Kurz darauf zogen junge Verkäuferinnen die weißen Tücher von den Verkaufstischen herunter und die bis dahin zurückgestauten Kunden strömten in die Gänge. Wieder, genau wie bei der Autogrammstunde mit Rex Gildo, erschien ein Fräulein und bot auf einem Tablett Sekt und Orangensaft an. Und wieder, genau wie bei Rex Gildo, wurde ich hochmütig. Die Menschen, die ich noch kurz zuvor diskret, fast vornehm auf Rolltreppen durch die Etagen hatte schweben sehen, verwandelten sich jetzt in ein dumm, dusseliges Purzelvolk, das Schürzen, Schinken und Schuhe an sich riss und dabei eine Art Beglückung erlebte. Eine derartige Verwandlung hatte ich nicht für möglich gehalten. Warum war ich von diesen Menschen so sehr getrennt? Die Massenbeglückung schlug sich bei mir als leise Beklemmung nieder. Ich versuchte, ein oder zwei richtige Gedanken zu denken. Nach dem Ende des Nazi-Terrors sind die Deutschen in der Geschichtsstille eingetroffen. Jetzt dürfen sie entdecken, dass es einfache Seligkeiten gibt, Strohhüte, Süßigkeiten, Strandschuhe, die zum Leben völlig ausreichen. Und weil du den Nazi-Terror nur aus Büchern kennst, verstehst du das Glück dieser Leute nicht. Aber beruhigende Gedanken dieser Art beruhigten mich nicht lange. Denn schon war die nächste Frage, die nächste Empörung da. Warum wurden die Menschen in diesem endlich erreichten Glück so läppisch, einfältig und töricht? Dabei kam mir mein Hochmut schon vertraut vor. Es war, als hätte das Gefühl der Herablassung schon seine eigene Dauer gefunden. Ich starrte noch immer auf das Gewoge und Geschiebe an den Verkaufstischen. Die italienische Woche war ein durchschlagender Erfolg. Im Stillen wartete ich auf den Ausbruch eines allgemeinen Gelächters. Denn nur Lachen und Spott war als Antwort auf dieses billige Kaufhausglück möglich. Das Fräulein mit dem Silbertablett trat noch einmal an mich heran. Ich nahm mir ein zweites Glas Sekt. Mit hilfloser Strenge stand ich beiseite und beobachtete eine Frau, die sich erregt eine kleine Terrakotta-Figur gegen die Brust drückte und sie dann kaufte. Es gab kein Gelächter. Ich musste hinnehmen. Die kleine Freude wurde als wirkliches und wahrhaftes Glück empfunden. Der Geschäftsführer kam herbei und überreichte jedem Pressevertreter einen Präsentkorb mit einer Salami, einem Stück Parmaschinken, einer kleinen Flasche Grappa und zwei Servietten aus leichtem Batist. An der Seite von Frau Clemens, einer Wirtschaftsredakteurin der Volkszeitung, fuhr ich mit der Rolltreppe nach unten. Es erleichterte mich, dass Frau Clemens über ihren Präsentkorb lachte. Es machte ihr nichts aus, mit dem Präsentkorb auf dem Arm durch die Straßen zu gehen. Schon nach wenigen Minuten durchschaute sie meine Verlegenheit und zog aus ihrer Handtasche eine zusammengefaltete Plastiktüte hervor. Ich faltete sie auseinander und versenkte darin den Präsentkorb. Etwas zu heftig bedankte ich mich bei Frau Clemens und verabschiedete mich von ihr. Auf dem Rückweg zur Redaktion fand ich ein Straßencafé und ließ mich an einem Tisch in der hintersten Reihe nieder. Den Präsentkorb stellte ich neben mir auf dem Boden ab. Die Beklemmung über meine Erlebnisse hallte in mir nach. Ich wünschte nicht, von den anderen getrennt zu sein und lebte doch schon in dieser Trennung. Ich verstand nicht einmal, warum es diese Trennung gab. In dieser Zeit hatte ich noch nicht den Mut, das Leben unverständlich zu nennen. Jetzt hatte ich die Hoffnung, das Problem allein durch Nachdenken zu verlieren. Vor allem wollte ich wissen, ob der Hochmut schon immer ein Teil meiner Substanz war, der nur auf seine Entbindung durch den Journalismus gewartet hatte. Ich betrachtete die kaffeetrinkenden und ausruhenden Menschen und verwandt oder verwandt nicht, dass ich nicht die Denkkraft hatte, die zur Beantwortung meiner Frage nötig war. Es war entsetzlich. Ich saß da und konnte mich nicht von der Idee meines Hochmuts befreien. Möglicherweise war ich nur ein kleiner Stadtaffe, der unauffällig seine Ressentiments ausleben wollte. Schon fürchtete ich das langsame Anwachsen der Arroganz in mir. In diesen Augenblicken entdeckte ich am Rand der Kaffeeterrasse das Gesicht von Frau Kiefer. Sie saß dort mit ihrem Mann und dem Kind. Ein Schreck betäubte den Hochmut. Frau Kiefer hob sich eine Tasse an den Mund, das Kind stieß mit einem Löffel in das Eis. Herr Kiefer saß unbeweglich neben seiner Frau und schaute umher. Ich saß genügend weit von ihnen entfernt und fühlte, dass mich der Anblick von Frau Kiefer entlastete. Immer wieder hatte ich mich gefragt, wie es mit Frau Kiefer und mir weitergehen sollte, wenn ich in etwa 1,5 Wochen in die Lehrfirma zurückkehrte. Jetzt beobachtete ich Frau Kiefers Kind, das trotz seiner Unbeholfenheit großes Vergnügen daran hatte, seine Mutter mit kleinen Eisportionen zu füttern. Auch die Mutter zeigte Zufriedenheit darüber, dass sie vom Kind gefüttert wurde. Es zeichnete sich ab, das Kind war bereit, seine ganze Portion Eis an die Mutter abzugeben. Von dieser eindrucksvollen Opferung ging plötzlich die Antwort auf meine Frage aus, wie es mit Frau Kiefer und mir weitergehen sollte. Es ging überhaupt nichts weiter, weil nie etwas angefangen hatte. Ich betrachtete die selbstverständlichen Bewegungen von Frau Kiefer inmitten ihrer kleinen Familie. Die Menschen brauchten von Zeit zu Zeit ein paar Abweichungen, damit sie umso unangefochtener in ihren Verhältnissen weiterleben konnten. Mein Erlebnis mit Frau Kiefer tauchte ab in eine angenehme Halbwichtigkeit. Herr Kiefer hob seinen Arm und legte seine Hand auf den Rücken seiner Frau. Ich sah, dass an seiner liebkosenden Hand 2 Finger fehlten, der Ringfinger und der kleine Finger, wahrscheinlich ein Arbeitsunfall. Ich hätte jetzt gerne am Tisch der Kiefers Platz nehmen können. Zu Herrn Kiefer hätte ich sagen können, dass seine Frau zu den vielen Menschen gehörte, ohne deren Wohlwollen ich im Leben keinen Schritt weiterkäme. Weil ich schon längst in der Halbwichtigkeit aller Aufregungen angekommen wäre, hätte ich den Zynismus in meiner Bemerkung überhört. Herr Kiefer hätte mir zugestimmt. Er hätte nicht danach gefragt, wie ich das meine, weil er auf die halbfertigen Auffassungen von Lehrlingen prinzipiell nicht einging. Leider verlor sich die Stille um mich herum. Links von mir redeten 2 ältere Frauen darüber, dass die älteren Klobrillen aus Holz viel angenehmer waren als die neumodischen Klobrillen aus Plastik. Rechts von mir behauptete eine jüngere Frau, dass die Augenfarbe der Menschen mit zunehmendem Alter immer schwächer werde, bis hin zur vollständigen Farblosigkeit. Ich nahm meinen Präsentkorb, zahlte und ging. Bis zur Redaktion waren es von hier aus nur ein paar Schritte. Ich achtete darauf, dass mich die Kiefers beim Weggehen nicht bemerkten. Meinen Präsentkorb schenkte ich Fräulein Weber. Ich hob ihn aus der Plastiktüte heraus und stellte ihn auf ihrem Schreibtisch ab. Fräulein Weber war entzückt über mein Geschenk und küsste mich auf die Wange. Ich blieb eine Weile im Türrahmen stehen und betrachtete ihre erstaunliche Freude. Am Samstagabend gegen 8:30 betrat ich den hell erleuchteten Bürgerbräukeller. Das Tiefgeschoss war Teil eines riesigen, mehrstöckigen Vergnügungslokals. Im Erdgeschoss befand sich ein Restaurant mit gutbürgerlicher Küche. So hieß es auf einer Tafel neben dem Eingang. Im 1. Stock eine Nachtbar für gehobene Ansprüche, so stand es auf der gleichen Tafel, und im Keller gab es eine große Tanzfläche und eine Bühne für volkstümliche Unterhaltung, so lautete die unterste Zeile der Tafel. Der Keller war an diesem Abend der Schauplatz des 14-tägig wiederkehrenden Jekami-Wettbewerbs. Jekami war eine Abkürzung für »Jeder kann mitmachen«. Tatsächlich durfte hier jeder, der von sich meinte, irgendetwas vortragen, singen oder zeigen zu können, die Bühne besteigen und anfangen. Die Abende waren in der Stadt sehr beliebt. Kein Tisch war mehr frei. Kellner trugen zusätzliche Stühle und Tische in den Saal. Auf der Bühne spielte eine 3-Mann-Kombo, einige jüngere Paare tanzten. Ringsum saßen feingemachte Kleinbürger und hielten Musikinstrumente und Noten in schweißnassen Händen. Sie hatten Angehörige und Freunde mitgebracht und ließen sich fortwährend beruhigen. Obwohl sie noch nicht aufgetreten waren, wurden sie von ihren Familien schon jetzt als die kommenden Stars behandelt. Ehefrauen und Töchter küssten sie im Vorübergehen und tupften ihnen die Stirn. Ich drängelte mich nach vorne zum Pressetisch, 4 Kollegen waren schon da. Der Geschäftsführer begrüßte mich und übergab mir eine Liste mit den Namen der heute Abend auftretenden Künstler. Eine Dame schenkte Sekt aus und fragte nach besonderen Wünschen. Der Geschäftsführer stieg auf die Bühne, Die Combo verstummte, die Tänzer nahmen ihre Plätze ein, der Geschäftsführer begrüßte die Künstler und ihr Publikum. 5 Sänger, 3 Artisten, 3 Zauberer und 1 Humorist werden sie heute Abend unterhalten, sagte der Geschäftsführer. Er stellte die Jury vor, der er selbst angehörte. Außerdem ein Herr vom örtlichen Verkehrsverein, eine Dame von der städtischen Musikschule, ein Herr vom Gaststättenverband und ein Doktor so und so von einer Frankfurter Künstleragentur, den der Geschäftsführer als besonders fachkundig und einflussreich schilderte. Applaus brannte da auf. Zuletzt präsentierte der Geschäftsführer den Conferencier, einen Herrn Frederik, der in einem weinroten Smoking steckte und den Abend mit einer Darbietung als Tierstimmenimitator eröffnete. Seine Nummer war noch nicht zu Ende, da ließ der Türsteher am anderen Ende des Saals eine mittelgroße, scheue Frau eintreten. Es war Linda. Ihre Verspätung machte sie verlegen. Allein durchquerte sie den Mittelteil des Saals und errötete dabei. Am Pressetisch öffnete sie leicht den Mund und zeigte ihre kleinen Mäusezähne. Sie grüßte in die Runde, setzte sich neben mich, legte ihren Schreibblock vor sich hin. Sie beruhigte sich rasch und wurde blass wie immer. Für die Tierstimmennummer des Konferenciers gab es starken Beifall. Herr Frederik kündigte die erste Darbietung des Abends an. Frau Anke Bünagel, verheiratet, von Beruf Verkäuferin, 27 Jahre alt, betrat die Bühne. Ihr cremefarbenes Kostüm, mit Goldknöpfen vorne dran, war ihr ein wenig zu groß. Ihr Ehemann trug ihr eine Gitarre hinterher. Frau Bünagel wollte 3 Schlager von Katharina Valente singen, aber schon beim 2. Schlager erhob sich Gelächter im Saal. Sie sang das Lied »Ganz Paris träumt von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Haus«. Das letzte Wort zog Frau Bünagel derartig in die Länge, dass es kläglich und jammervoll klang. Ich staunte mehr über den Hohn des Publikums als über das Missgeschick von Frau Bünagel. Linda war offenbar schon öfter bei Jekami-Abenden dabei gewesen und reagierte gelassen. Zum Vortrag des 3. Schlagers »Spiel noch einmal für mich, Habanero« kam es nicht mehr. Die Unruhe nahm tumultartige Formen an. Der Conferencier betrat von links die Bühne, dankte Frau Bünagel und drängte sie ab. Im Augenblick, als er die Frau am Arm fasste und vom Mikrofon wegschob, erinnerte ich mich an Mutter. Als ich etwa 12 Jahre alt war, wollte meine Mutter genauso sein wie Lieselotte Pulver. Sie sah sich alle Filme von Lieselotte Pulver an, manchmal nahm sie mich mit. In jedem Film war Lieselotte Pulver lustig, zuversichtlich, schlagfertig, draufgängerisch, humorvoll und gewinnend. In allen Punkten war Mutter das krasse Gegenteil. Aber wenn sie aus dem Kino kam, wähnte sie eine halbe Stunde lang, sie hätte sich ihrem Vorbild wieder ein gutes Stück genähert. Erst zu Hause merkte sie, dass sie wieder nicht Lieselotte Pulver geworden war. Genauso mundtot und verdutzt akzeptierte jetzt Frau Bünagel, dass sie als Frau Bünagel und nicht als Katharina Valente weiterlebte. Der Conferencier erzählte ein paar grobe Witze und machte das Publikum wieder aufnahmewillig. Der nächste Kandidat hieß Wolfgang Streibig, ich notierte den Namen, und hatte ebenfalls eine Gitarre dabei. Er war ein 33-jähriger Busfahrer, war verheiratet und hatte 2 Kinder. Seine Frau saß im Publikum und drückte die Kinder halb ängstlich und halb stolz an sich. Streibig gab Freddy Quinn und er gab ihn sehr gut. Er traf den Ton und er schaute genauso muttertagsselig umher wie der echte Freddy Quinn. Das Publikum machte keinen Mucks und die Jury gab 5-mal die Höchstnote. Frau Streibig weinte vor Glück und umarmte ihren Mann. Dafür stürzte der nächste Künstler vollständig ab. Der Conferencier nannte seine Daten. Er hieß Albert Nüssen, 42 Jahre alt, von Beruf Dekorateur, unverheiratet. Er trug eine großkarierte Jacke wie Peter Frankenfeld und eine Sonnenbrille. In der linken Hand hielt er ein Telefon, ein Hörer mit Apparat, aber ohne Kabel, in der rechten einen Liegestuhl. Es war nicht klar, was er zeigte. Vermutlich war er der Humorist. Jedoch sang er zwischendurch auch, allerdings immer nur die ersten beiden Zeilen eines Schlagers, dann brach er ab. Vermutlich sollten diese Abbrüche schon lustig sein, aber die Leute lachten nicht, sie murrten und liefen teilweise weg, was Herrn Frederik bereits beunruhigte. Dann holte er aus der Hosentasche eine Fahrradklingel und klingelte viermal. Mit offenkundig echter Entgeisterung nahm er hin, dass die Leute nicht lachten. Sie feixten über sein Ungeschick. Erst jetzt wurde deutlich, dass das Fahrradklingeln auf ein Telefonklingeln verweisen sollte. Der Dekorateur legte sich den Hörer ans Ohr, allerdings verkehrt herum. Auch dieser Scherz kam nicht an, beziehungsweise er war zu schwach. Der Humorist tat so, als würde er eben erst merken, dass er ein Fahrradklingeln für ein Telefonklingeln gehalten hatte. Diese Enthüllung sprach er selber aus und versuchte dabei zu stottern, aber auch das Stottern war nur schlecht nachgeahmt. Jetzt drangen Rufe wie aufhören, genug aus dem Publikum nach vorne. Aber der Mann ließ sich nicht irritieren. Seine Hauptnummer, das Auseinanderklappen des Liegestuhls, konnte er nicht mehr zeigen. Der Conférencier lief herbei und hielt den Dekorateur an den Armen fest. Der Humorist verstand nicht oder wollte nicht hinnehmen, dass ihn der Conférencier hinderte und leistete Widerstand.